Aufgabe 7. Es ist Samstag und Ihr Freund Dirk überlegt, was er am Abend machen soll. Er kann in eine Diskussionsveranstaltung der Hochschule zur Einführung von Studiengebühren gehen oder mit einigen Freunden Tennis spielen. Dirk fragt sie, wozu sie ihm raten. Sagen Sie, was Sie an Dirks Stelle tun würden. Begründen Sie Ihre Meinung. Was würdest du denn heute Abend machen? Zu der Diskussionsveranstaltung oder zum Tennis gehen?